Den zweiten und dritten Satz der Beethovenschen Cellosonate D-Dur, Opus 102, Nummer 2, spielten Swjatoslaw Richter und Mstislav Rostropowitsch. Wilhelm Kempfs und Pierre Fourniers Aufnahme, in Einzelheiten gewiss weniger perfekt, zeigt ein spontanes Reagieren auf den jeweiligen musikalischen Augenblick, den einzelnen Charakter, wie man es selten findet. Beide Künstler scheinen weit weniger an ein festliegendes Zeitmaß gebunden als das Richter-Duo. Vielmehr verläuft bei ihnen die Zeit im Kleinsten immer wieder anders. Jeder einzelne musikalische Charakter hat seine ihm eigene Zeit, die das Gesamttempo des Ganzen wohl zusammenfassend regelt, aber nicht im geringsten einengt. Die Interpretation führt tief in die Probleme dieses Werkes hinein und überspielt sie nicht. Zwar hat sie nirgends den eigentümlich unschuldigen Ausdruck der Richteraufnahme, dem zuweilen das ganz Einfache so entwaffnend gelingen kann. Aber sie zeigt weit mehr den gewaltigen Denker Beethoven, der seine Musik selber als komparativ von Philosophie begriff. Hören Sie nun die ganze Sonate D-Dur, Opus 102 Nummer 2 von Beethoven, mit den Sätzen Allegro con Brio, Adagio con molto sentimento d'affetto und Allegro fugato. Es spielen Wilhelm Kempf, Klavier, und Pierre Fournier, Violoncello. Thank you. Thank you.